D-Radio Wissen. Hielscher oder Hase? Die allermeisten wollen sich auf Instagram von ihrer Schokoladenseite zeigen. Bei manchen artet das in krassesten Perfektionismus aus. Wir haben ja eben schon festgestellt, so ein bisschen die halbe Stunde, wo wir über Körperempfinden sprechen und so, dass man ja eigentlich gar nicht perfekt sein muss. Aber auf Instagram, da sieht es halt hübscher aus. Kein Foto ohne Beauty-Filter und bei Fitness-Selfies muss die Handykamera dann immer auf die durchtrainierten Apps halten und so. Auf keinen Fall darf man irgendeinen Gramm Speck sehen. Instagram-Nutzerin Gina, die hatte da jetzt keinen Bock mehr drauf. Sie postet unter dem Hashtag Embrace the Squish, umarme deinen Bauchspeck, Fotos von ihrem schwabbeligen Bauch. Coole Idee, vor allem jetzt, wo ja auch der Winterspeck herangeflogen kommt, Netzreporterin Martina Schulte. Warum hat sie denn das gemacht, die Gina? Also Gina ist aus Chicago, Mitte 20, und sie litt über 3 Jahre an Magersucht und hat halt wirklich in diesen 3 Jahren alles getan, um dünn auszusehen. Sie hat unter 600 Kalorien pro Tag zu sich genommen. Sie hat sich bis zum Blackout gefitnessed. Sie hat sich aber vor allen Dingen eben vor Essen geekelt. Also zum Beispiel 2012, da hat sie ihre Hochzeit geplant und dafür gab es dann so ein Testessen. Da sollte sie so ein paar Gerichte probieren und sie konnte es nicht über sich bringen, irgendwas davon zu essen. Schon der Gedanke an Essen machte sie krank. Sie hatte dann hinterher regelmäßig auch Panikattacken, als es weiter fortgeschritten war. Ihre Periode blieb aus, ihre Haare fielen ihren Büscheln aus. Sie sah ihre Freunde kaum noch. Und sie zog sich zum Schluss auch nur noch im Dunkeln aus, damit ihr Mann nicht sehen konnte, wie dünn sie geworden war. Und das Ganze ging halt 3 Jahre. Und wie ist sie dann jetzt da rausgekommen? Indem sie sich Hilfe gesucht hat. Ne? Also sie sagt halt, viele Betroffene, die wollen halt in erster Linie erstmal gar nicht zugeben, dass sie an einer Essstörung leiden und versuchen einfach das zu verstecken, also dass sie da ein Problem haben. Und sie sagt, ihr hätte es halt geholfen, halt im Netz auch unterwegs zu sein, auf anderen Seiten zu sein, wo halt auch Betroffene oder ehemalige Betroffene unterwegs sind, also wie zum Beispiel bei dem Tumblr Let's Recover. Und weil das halt eben alles so gut geklappt hat und sie halt auch heute wieder normal, also normaler Esser ist, ist sie jetzt halt sozusagen als BOPO-Warrior unterwegs. BOPO-Warrior ist eine Berufsbezeichnung für was? Also Body Positivity, also beziehungsweise diese BOPO-Body Positivity-Bewegung, die setzt sich halt dafür ein, dass man diesen Diätwahn, der ja überall sich manifestiert, dass man den einfach nicht weiter glorifiziert und dass man Körper halt einfach so akzeptiert, wie sie sind, statt dass man irgendwie ständig denkt, dass man die irgendwie korrigieren muss. Und als BOPO-Kriegerin lädt Gina jetzt sozusagen unter dem Hashtag Embrace the Squish fast täglich neue Bauchspeck-Schwabbelfotos von sich hoch. Die sind auch total lustig zum Teil, wenn sie halt da auf ihrem Bauch rumschwabbelt, eben um damit halt auch gegen diese ganzen flach getunten, perfekten Bäuche anzuposten. Ja, aber ich habe sie gesehen, sie ist ja immer noch ziemlich schlank. Ja, sie ist auf jeden Fall schlank, aber ich glaube, das bisschen Speck, was da bei ihr aus der Hose quillt, das zu zeigen, ist natürlich für jemanden wie sie und vielleicht für viele andere auch schon ein Riesenfortschritt. Ne? Also ich finde, das Netz kann gar nicht voll genug sein von Fotos, wo irgendwie der Speck rausquillt. Was kann man machen, wenn man selber noch Probleme mit seinem Bauchspeck oder seinem Körper hat, wie er ist, dann macht man einfach mit und wird auch BOPO-Warrior, oder? Das ist auf jeden Fall einer der Tipps, den sie gibt. Also sie hat ja so ein Interview gegeben, Gina, ne, dem Blog Naked with Anxiety. Und sie sagt halt erstens, was ihr auch schon gesagt habt, ne, man muss aufhören zu denken, dass man irgendwie perfekt sein muss. Wenn perfekten Körper haben noch nicht mal Models. Vor allen Dingen muss man aufhören, sich zu schämen. Also wenn man eine Essstörung hat, die meisten Frauen sagt, sie schämen sich halt einfach. Und das ist auch das Problem, warum viele sich einfach nicht Hilfe suchen, weil das zuzugeben, dass man das überhaupt auch hat, das ist halt das Problem. Und dann halt eben Trigger vermeiden, also sich nicht diese ganzen dünnen Fitnessmodels bei Instagram reinziehen, sondern halt lieber Body-Positive-Accounts folgen, Plus-Size-Models folgen. Also Gina sagt halt, ihr haben halt diese ganzen anderen Frauen, die das auch so gemacht haben, das hat ihr halt total geholfen und deswegen gibt sie das jetzt halt weiter, hat 75.000 Follower auf ihrem Account bei Instagram. Und ihre Follower machen jetzt auch Embrace the Squish und fangen auch an, Bilder zu posten. Und da ist so eine richtige kleine Bewegung rausgeworden. Schaut es euch an, Hashtag Embrace the Squish. D-Radio Wissen. Hielscher oder Hase?